Franz Kafka, der Prozess. Als sie aus dem Theater traten. Als sie aus dem Theater traten, fiel ein leichter Regen. K. war schon durch das Stück und die schlechte Aufführung ermüdet, der Gedanke aber, dass er den Onkel bei sich beherbergen sollte, machte ihn ganz niedergeschlagen. Gerade heute lag ihm viel daran, mit Fräulein Bürstner zu sprechen. Vielleicht hätte sich noch eine Gelegenheit gefunden, mit ihr zusammenzukommen. Die Gesellschaft des Onkels verhinderte es aber völlig. Es fuhr allerdings noch ein Nachtzug, den der Onkel benutzen konnte, aber dass er heute, da ihn K.s Prozess so sehr beschäftigte, zur Abreise bewogen werden könne, schien gänzlich aussichtslos. Trotzdem machte K. ohne viel Hoffnung einen Versuch. »Ich fürchte, Onkel«, sagte er, »dass ich deine Hilfe in nächster Zeit wirklich brauchen werde.« »Ich sehe noch nicht genau, in welche Richtung, aber jedenfalls werde ich sie brauchen.« »Du kannst auf mich zählen«, sagte der Onkel. »Ich denke ja die ganze Zeit nur darüber nach, wie man dir helfen könnte.« »Du bist immer der Alte«, sagte Gar. »Nur fürchte ich, dass mir die Tante böse sein wird, wenn ich dich nächstens werde bitten müssen, wieder in die Stadt zu kommen.« »Deine Sache ist wichtiger als derartige Unannehmlichkeiten.« »Dem kann ich nicht zustimmen«, sagte K. »Aber wie immer das sein mag, unnötigerweise will ich dich der Tante nicht entziehen. In den allernächsten Tagen brauche ich dich voraussichtlich nicht. Möchtest du also nicht vorläufig nach Hause fahren? Morgen?« »Ja, morgen«, sagte K. »Oder vielleicht jetzt?« »Mit dem Nachtzug. Es wäre das Bequemste.«